Das hier ist was ganz Besonderes. Jeder braucht seine beste Medizin. Macher Musik mit Z. Es wird nicht leicht für dich, wie du weißt. Leute kommen, Leute gehen, alles dreht sich im Kreis. Wo gut ist, ist schlecht, ist nicht weit. Alles hat seinen Preis, Junge, schätz jede Zeit. Fürchte nichts, denn perfekt ist nichts. Jeder Fehler wird verziehen. Bitte verlier dieses Lächeln nicht. Es ist die allerbeste Medizin. Ich seh dir in die Augen und mein Herz geht auf. Fühl mich wunderbar, sobald du bei mir bist. Muss Geld verdienen, doch ehrlich, ich leg kein Wert darauf. Und wenn ich selbst keine habe, finde ich Zeit für dich. Wie soll ich es beschreiben und in Worte fassen? Dachte, ich lass es lieber, ich kann es nicht. Doch wenn ich für Gott und die Welt meinen Gefühlen freien Lauf lassen kann, kann ich's in jedem Fall für dich. Mein alles mein, Herz mein, Stolz mein. Zweites Ich, wenn ich sterben sollte, was soll's mein? Hauptthema, wenn ich bete bei Nacht. Ich will nicht viel, nur dass man über dich wacht. Werde ich wach, seh ich rüber zu dir ins Bett. Erblicke die kleine Brustdaten. Will dich umarmen, muss warten, du musst schlafen. Wenn irgendwann etwas sein sollte, du musst fragen. Und hast du Ziele, verfolg sie täglich, du musst jagen. Mein Sohn, es wird nicht leicht für dich, wie du weißt. Leute kommen, Leute gehen, alles dreht sich im Kreis. Wo gut ist, ist schlecht, ist nicht weit. Alles hat seinen Preis, Junge, schätz jede Zeit. Nichts, denn perfekt ist nichts. Jeder Fehler wird verziehen. Bitte verlier dieses Lächeln nicht. Es ist die allerbeste Medizin. Ich hasse es zu sagen, doch ich war nie normal. Weiß nicht, woher ich es habe, doch es bedrückte mich. In jungen Jahren war mich zu benehmen eine Riesenqual. Konnte mich einfach nicht konzentrieren auf den Unterricht. Wenn's dir so gehen sollte, hör auf mich, denn ich kenn das. Lern am Abend eine Stunde und morgen wird es sich ändern. So läuft das Leben, du opferst wenige Stunden, weniger Jahre, um ewig zu haben, was du erkämpft hast. Was du verpasst hast, nix, wer nette Rede wär. Was du gemacht hast, dich, und es ist erstrebenswert. Denk an dein Lebenswerk, mach Mama stolz, und wenn's nicht klappt, sag Mama, was soll's, wiederhole, siehst du, alles braucht seine Zeit. Hektik ist nicht die Lösung, Stress kann Wunder bewirken, zu viel davon kann dich töten. Denke nach, zieh dich zurück, handel gewiss, versuch die Kleinigkeiten zu schätzen, denn alles ist nichts, mach dein Ding großer. Es wird nicht leicht für dich, wie du weißt. Leute kommen, Leute gehen, alles dreht sich im Kreis. Wo gut ist, ist schlecht, ist nicht weit. Alles hat seinen Preis, Junge, schätz jede Zeit.